In die Schweiz, wir sind reich, du bist broke. Lori sagt, wo du bist, bin ins Studio gekommen. Bin mit Lori Musik unterwegs in G-Class, währenddessen katzen Rapper ab und brauchen wieder Papers. Schon damals 10er, hab keine Wahl, heute muss ich rappen. Let me speak, die Raps und Beat, aber wenn nicht ist, dann gibt es Action. Du rufst an, doch mein Handy auf lautlos. Neuer Ring, neue Uhr, neue Autos. Zu viel Geld weg, ich muss wieder raus. Oh, why, wir sind anders. Keine Features mit anderen, nein. Bring den Part und sie sagt, gib mir High Five. Gehen zu zweit in die Charts auf die 1-1. Why, wir sind anders. Auf einmal kennen alle meine Eis auch durch die eine. Drin ne Runde in nem Maybach. Frag mich, wie der Hype kam, aber ich hab keinen Plan.